10.000 Bildern Maria lieblich ausgedrückt. Doch keins von allen kann dich schildern, wie meine Seele dich erblickt. Ich weiß nur, dass der Weltgetümmel seitdem mir wie ein Traum verweht und ein unnennbar süßer Himmel mir ewig im Gemüte steht. Himmel mir ewig im Gemüte steht.